Danny sieht sich etwas auf Netflix an, ohne es wirklich wahrzunehmen, als sein Handy klingelt. Beim Blick aufs Display stellt er fest, dass es Becky ist und denkt, sie habe es sich anders überlegt und könne ihm doch ihren Wagen leihen, womit er sich geirrt hat. Sie sagt ihm, es sei wohl besser, sich eine Weile nicht mehr zu treffen und Abstand zu halten, nur so lange, bis er nicht mehr verdächtigt werde, etwas mit dem Mord zu tun zu haben, was die Polizei ja sicher bald feststellen würde. Es ist nämlich so, Danny, Andy redet davon, wieder vor Gericht zu gehen und mich zu verklagen, oder wie immer man das nennt, was das Sorgerecht für Darla Jean angeht. Und wenn sein Anwalt sagt, ich hätte Zeit mit jemandem verbracht, der im Verdacht steht für, du weißt schon, wegen dieser Frau, dann ist er womöglich in der Lage, den Richter zu überzeugen. Ach, wirklich, Becky? Hast du mir nicht erzählt, er ist 6 Monate mit dem Kindesunterhalt im Rückstand? Ich glaube nicht, dass ein Richter besonders scharf drauf wäre, DJ einem derart säumigen Vater zu überlassen, oder? Was denkst du? Ich weiß, aber Danny, bitte versuch mich zu verstehen. Wenn er Darla Jean bei sich hätte, bräuchte er überhaupt keinen Unterhalt mehr zu zahlen. Vielleicht, ich weiß zwar nicht genau, wie sowas funktioniert, aber vielleicht würde er dann sogar Geld von mir bekommen. Wann hast du eigentlich das letzte Mal einen Ausflug mit DJ gemacht? Darauf hat sie ebenfalls eine Antwort, weiterer unplausibler Quatsch, und er weiß gar nicht, weshalb er sie überhaupt unter Druck setzt. Es war ohnehin nie wahre Liebe, nur eine Vereinbarung zwischen 2 alleinstehenden Menschen, die in einem Trailerpark wohnen und nicht mehr ganz jung sind. Sie will also nichts mehr mit ihm zu tun haben? In Ordnung. Vermissen wird er nur Darla Jean, die ihm geholfen hat, Blumen zu pflanzen, damit seine nüchterne Treppe ein bisschen verschönert wurde. DJ ist ein Liebeskind und da kommt ihm etwas in den Sinn. Es ist unangenehm, aber es ist plausibel. Unangenehm plausibel. Hast du vielleicht Angst, ich könnte DJ was antun, Becky? Sie sexuell belästigen oder so? Geht es etwa darum? »Nein, natürlich nicht.« Er hört es jedoch an ihrer Stimme oder glaubt es zu hören, was auf dasselbe hinausläuft. »Mach's gut, Becky.« »Danny...« Er legt auf, setzt sich wieder hin und wirft einen Blick auf den Fernseher, wo irgendein Vollidiot einer Vollidiotin erklärt, wie kompliziert doch alles sei. »Tja, das ist schwer zu bestreiten«, sagt Danny, greift zur Fernbedienung und schickt die Sendung in den Orkus. Dann sitzt er einfach da, starrt auf den leeren Bildschirm und denkt, ich werde mich nicht bemitleiden, schließlich habe ich bloß verbockt, wie ich die Sache gemeldet habe, und da werde ich mich bestimmt nicht bemitleiden. Da fällt ihm ein, wie ihm Gelberts Blick über das Gesicht gekrochen ist. »Nimm dich vor dem bloß in Acht«, sagt er. Zum ersten Mal seit 2 Jahren stellt er fest, dass er Lust auf ein Bier hat. Gelbert liegt stocksteif im Bett, lauscht dem draußen wehenden Präriewind und denkt über die Befragung am kommenden Tag nach. Er will nicht darüber nachdenken, er braucht seinen Schlaf, damit er morgens frisch ist. Coughlin ist derjenige, der sich in dieser Nacht schlaflos im Bett herumwälzen sollte. Manchmal kann man die Maschinerie jedoch einfach nicht abschalten. Er schwingt die Beine aus dem Bett, greift nach seinem Handy und ruft George Gibson an, der seit 7 Jahren die Forensik im KBI leitet. Sobald der Richter die Durchsuchungsbeschlüsse unterzeichnet hatte, ist er aus Wichita eingeflogen und war startbereit, als Coughlins Pickup angeliefert wurde. Ihn anzurufen ist ein Fehler. Gibson wird ihn anrufen, wenn er etwas findet, aber Gelbert kann einfach nicht anders. Manchmal, jetzt zum Beispiel, weiß er, wie Junkies sich fühlen. »George, ich bin's, Frank. Habt ihr irgendwas gefunden? Irgendwelche Hinweise darauf, dass die Frau in seinem Pickup war?« »Noch nicht«, sagt Gibson, »aber wir sind noch am Werk.« »Ich lasse mein Handy eingeschaltet. Ruf mich an, falls ihr was Eindeutiges findet, egal wie spät.« »Mach ich. Darf ich jetzt wieder an die Arbeit gehen?« »Ja, tut mir leid, es ist nur so...« »Wir arbeiten für diese Frau, George. Für Miss Yvonne. Wir sind ihre Fürsprecher.« »Danke, dass du mich dran erinnerst.« »Tut mir leid, ehrlich. Geh wieder an die Arbeit.« Gelbert legt auf und lässt sich aufs Bett sinken. Er fängt an zu zählen und zu addieren. Eins plus zwei macht drei, plus drei macht sechs, plus vier macht zehn, plus fünf macht 15. Als er 17 addiert und bei 153 ankommt, entspannt er sich endlich langsam. Und als er bei der Addition von 28 auf 406 kommt, versinkt er im Schlaf.